Ihr macht das Ganze wohl auch noch Spaß. Nein. Du warst ganze 3 Monate da draußen. Wie hast du ihn erwischt? Lies meinen Bericht. Und im Strich wird das ein Kunstgriff, oh, das prickelt im Kopf. Prost, Busters für den Hardcore-Shit. Hocktight im Prolis für die Trips, Sniff oder Shit, ticket den Kids. An meinem Marmortischen sitzen Scharfschützen, die dich barbarisch scharmützeln und der Lauf der Savage flimmt. An deinem Fliesentisch aus den 90ern, Kids sitzen Cornicha-Wurst. Artige Sparbüchsen, die sich für mittleren Gesichts für den Mars bücken und freuen sich mit Blasen an den Knien. Vom Blasen auf den Knien feucht wie ein Kiel, ich mach es per se. Ich mach es per E und sie fallen von den Stühlen wie ein Skagamee. Ach ja, mit manchen hat man's recht und anderen geht's so schlecht. Die haben nur Geld, oh jemine. Die wegen Darmausgangsrissen oder jungfräulichen Blasen Luft in der Handleiterröhre zum Hausarzt geschickt. Flitzen nach Faust ficken mit einigen eiligen Stichen, die Weichteile flickten. Ich sag's dir und schwöre, schleich dich des Schlitz. Sonst wird aus heiterem Himmel der Hörensagen oder Zeitungsbericht deine Leiche vermisst per se und Schiff. Es ist besser, du gehst, wohin ist mir egal. Geh auf den Strich oder mit dem Finger in dich, Hauptsache schweige still. Mein Style ist Zeit, fettreich und der Nektar der Unterweisung. Du bist ständig am Fressen, denn die butterweiche Rapkultur ist übersättigt mit Jolo-Scheiben und Zweckleid. Ich bin ständig am Gären wie ne Kälterei und furze meinen Text. Ich hab beständigen Hunger nach besserem Rapfleisch. Da hilft nur eins, volle Taschen, voll mit Waffen, voll mit Kalasch oder voll mit tollen Sachen aus Carbon oder Kohlefasern, College-Jacken und Wasserstoffblonden in Modelmaßen. Ihr seid ein Monster! Jo, die Chopper-Glasses tragen oder ne Wolfskrimasse. Teen Wolf, ihr Spassen, ich hobe Basies mit attraktiven Komplizen und rappe nebenbei, voller Hass auf alles, was wie ein Keks ist. Die nur an Gegenteil tagen, erst fragen, dann schießen, du bist gay, Bitch. Joseph und versucht was an dir, doch es geht nicht. Wir setzen Häkchen, doch es geht nicht, wie ne iTunes-Playlist. Ich komm mit Psychopathen, die sind so kleptomanisch veranlagt. Die ziehen selbst fehlerhafte TV-Apparate aus den Teletubbies machen, die sind so krumm, die könnten gucken, sie erscheißen. Ich sitze Shakespeare lesend und Notizen schreibend in der Bibliothek, trinke Kefir und Minztee, erhebe mich und gehe in das Schlaglicht deines raumgroßen Ventilators. Während Dampf aufsteigt aus den Abluftrohren, verschwimmt mein Silhouette in dem Licht. Ich sage goodbye und zu Dresden schäm dich, werfe das Geschichtsbuch ins Licht und dir fliegt Konfetti in dieses Gesicht. Friss es, Bitch, ey. Die Geschichte wiederholt sich und dir fliegt Konfetti in die Fresse. Friss es, ey. Du warst ganze 3 Monate da draußen.